In den ersten Oktobertagen des Jahres 1815 stieg im Hotel Beauvau zu Marseille ein distinguierter Gast ab. Sir Thomas Neville, irischer Abkunft, Colonel in der englischen Armee. Er reiste in Gesellschaft seiner einzigen Tochter, Miss Lydia. Die beiden befanden sich auf der Rückreise von Italien. Die exaltierte Schwärmerei für alles Italienische war bei vielen Touristen neuerdings in das strikte Gegenteil umgeschlagen. Zu der Klasse dieser Enttäuschten gehörte Miss Lydia Neville. Raphaels Verklärung war ihr unbedeutend erschienen und der rauchende Vesuv kaum eindrucksvoller als die Fabrikschornsteine von Birmingham. Italien schien ihr jeden Charakters, jeder Eigenart, jeglichen Lokalkolorits zu ermangeln. Diese Entzauberung sowie die Unmöglichkeit, sich durch Auffinden unentdeckter Herrlichkeiten hervorzutun, hatten sie dahin gebracht, die Apenninische Halbinsel in Bausch und Bogen zu verdammen. Colonel Neville, der die Welt seit dem Tode seiner Frau nur noch mit den Augen seiner Tochter sah, teilte diese absprechende Kritik. Für ihn bestand der große Fehler von Italien darin, seine Tochter gelangweilt zu haben. Und somit war es ein für allemal das langweiligste Land der Welt. Waren nicht auch die dortigen Jagdverhältnisse geradezu erbärmlich? Und musste man nicht meilenlang in der Bruthitze der römischen Campagna herumlaufen, um ein paar elende Rebhühner zu erjagen? Am Tage nach seiner Ankunft in Marseille lud der Colonel seinen früheren Adjutanten zum Mittagessen ein, den Hauptmann Ellis, der 6 Wochen auf der Insel Korsika verbracht hatte. Der Hauptmann erzählte Miss Lydia eine korsische Banditengeschichte, deren Abenteuerlichkeit alles ihr durch Lektüre bekannt gewordene übertraf. Späterhin unterhielten sich die Herren, von Miss Lydia mit einigen Flaschen Bordeaux allein gelassen, über die Jagd. Und der Colonel erfuhr, diese sei in keinem Lande der Welt mannigfaltiger, reichhaltiger und interessanter als gerade auf jenem Eiland. »Es gibt dort unendlich viele Wildschweine«, berichtete Ellis. »Aber man muss sie von zahmen Schweinen, mit denen sie große Ähnlichkeit haben, unterscheiden lernen. Wer das Pech hat, ein zahmes Schwein zu schießen, der bekommt es mit den Sauhirten zu tun. Diese tauchen bis an die Zähne bewaffnet plötzlich aus dem Macchia benannten Dickicht hervor, lassen sich das Tier mit dem 10-fachen Preise bezahlen und schlagen sich dann hohnlächelnd wieder in die Büsche. Des Weiteren finden sie dort das Mufflonschaf, ein merkwürdiges Tier, das sonst nirgends vorkommt, ein ausgezeichnetes Wildbret abgibt, aber sehr schwer zu erlegen ist. Ferner gibt es Hirsche, Damenwild, Fasanen, Rebhühner. Och, wer das ganze im korsischen Busch umherwimmelnde Getier aufzählen wollte, käme niemals zu Ende. Wenn Sie auf Jagen erpicht sind, Colonel, dann gehen Sie nach Korsika. Dort kann man, wie einer meiner Gastgeber sich ausdrückte, wild sämtlicher Art schießen, vom Krammetsvogel bis zum Menschen. Beim Nachmittagstee unterhielt der Hauptmann die Tochter des Colonels mit der Erzählung eines erregenden Falles von Blutrache. Auch beschrieb er ihr den pittoresk wilden Charakter der korsischen Landschaft, das eigentümliche Wesen der Bewohner, ihre Gastfreundlichkeit und urwüchsigen Sitten. Das alles erregte die Neugier der jungen Dame, und ihre Begeisterung erreichte den Gipfel, als der Hauptmann ihr einen kleinen Dolch zum Geschenk machte, eine hübsche Waffe mit kupfernem Griff, deren größter Reiz in ihrer Geschichte bestand. Ein berühmter korsischer Bandit hatte sie dem Hauptmann abgetreten, mit der heiligen Versicherung, dass sich ihre Spitze bereits 4-mal in den Leib verruchter Gegner gesenkt habe. Dieses interessante Stilett steckte Miss Lydia in ihren Gürtel, legte es beim Schlafengehen auf ihren Nachttisch und zog es, bevor sie einschlummerte, 2-mal aus dem Futteral. Der Colonel aber träumte in dieser Nacht, er habe ein Mufflon geschossen, dessen übertriebenen, von dem plötzlich erscheinenden Besitzer geforderten Preis er gern erlegte, weil es ein wirklich einzigartiges Exemplar war, eine Art Eber mit dem Geweih eines Hirsches und dem Schweif eines Fasanen. »Ellis hat mir Wunderdinge von der Jagd auf Korsika erzählt«, sagte tags darauf am Frühstückstisch der Colonel zu seiner Tochter. »Wenn es nicht gar so weit wäre, möchte ich wohl auf 14 Tage hin.« »Ja«, flüchtete Miss Lydia bei, Warum sollten wir eigentlich nicht hinreisen? Du würdest auf die Jagd gehen und ich hätte viel Anregung, mich mit meinem Zeichenbuch zu beschäftigen. Wie hübsch wäre es zum Beispiel, wenn meine Skizzensammlung sich um jene berühmte Grotte bereicherte, in der Napoleon als Knabe seine Schularbeiten gemacht haben soll. Es war vielleicht das erste Mal, dass ein vom Colonel geäußerter Wunsch den Beifall seiner Tochter fand. Ganz entzückt über diese Gedankenharmonie war er dennoch klug genug, ein paar Einwendungen zu erheben, um eben dadurch Miss Lydias eigenwillige Laune noch heftiger zu reizen. So sprach er von der Wildheit des Landes sowie von den Terrain- und Obdachverhältnissen, die besonders einer reisenden Dame hinderlich wären. Miss Lydia Neville hatte vor nichts Angst. Sie liebte es, leidenschaftlich zu Pferde zu sitzen, und nächtliches Bivakieren war ihr das herrlichste Fest. Kurz, sie fegte alle Bedenken kategorisch hinweg. Noch niemals war eine Engländerin auf Korsika gewesen. Folglich musste sie unbedingt hin. Und wenn man dann an St. James's Place zurück wäre, welche Wonne würde es sein, den Freundinnen das Album korsischer Zeichnungen mit gespielter Lässigkeit vor Augen zu führen. Aber warum, meine Liebe, blättern Sie über diese reizvolle Zeichnung so schnell hinweg? Och, das ist nichts. Das ist nur eine Skizze, die ich von einem berühmten korsischen Briganten gemacht habe, der uns in der ganzen Zeit als Führer gedient hat. Wie? Sie sind auf Korsika gewesen? Eine Dampfbootverbindung zwischen Frankreich und Korsika gab es damals längst noch nicht. Somit erkundigte man sich, ob auf der Reede vielleicht ein Segelschiff zur Abfahrt nach der von Miss Lydia zu entdeckenden Insel bereitliege. Es fand sich in der Tat eine korsische, nach Ajaccio bestimmte Goelette, und der Colonel wurde mit dem Besitzer über den Preis der beiden freilich sehr wenig komfortablen Kajüten einig. Man schaffte eine genügende Menge Proviant auf den Schoner. Der Schiffspatron beteuerte, einer seiner Matrosen verstehe ganz ausgezeichnet zu kochen. Mademoiselle werde sich an Bord zweifellos ungemein wohlfühlen und guter Wind und ruhige See seien auch zu erwarten. Auf Wunsch seiner Tochter stellte der Colonel noch die Bedingung, dass kein weiterer Passagier aufgenommen werde und dass das Fahrzeug so nahe an der Küste der Insel entlangfahren solle, dass die Silhouette der Berge in voller Schönheit sichtbar werde. Der für die Abreise festgesetzte Tag war gekommen. Schon am Morgen befand sich das Gepäck wohlverstaut an Bord. Mit der Abendbrise sollte abgesegelt werden. Inzwischen promenierte der Colonel mit seiner Tochter auf der Canebière. Da trat der Schiffspatron auf ihn zu, um von ihm die Erlaubnis zu bitten, einen seiner Verwandten, das heißt ein Geschwisterkind des Paten seines ältesten Sohnes, mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Besagter Verwandter müsse dringender Geschäfte halber nach seiner korsischen Heimat zurückkehren und finde keine andere Schiffsgelegenheit. »Es ist ein ausgezeichneter Bursche«, fügte der Kapitän Matthäi hinzu, »Militär, stand bisher bei den Gardejägern zu Fuß. Er wäre längst Oberst geworden, wenn der andere noch Kaiser wäre.« »Da es sich um einen Soldaten handelt«, begann der Colonel, er hatte hinzufügen wollen, so bin ich gern damit einverstanden, dass er mitgenommen wird. Aber Miss Lydia rief in englischer Sprache, einer von der Infanterie? Da ihr Vater bei der Kavallerie gestanden hatte, so hegte sie gegen jede andere Waffe eine tiefe Verachtung. Vielleicht ein Mann ohne jede Erziehung, der seekrank wird und uns die ganze Freude an der Überfahrt verdirbt. Der Schiffskapitän verstand kein Wort Englisch, schien aber an dem schmollenden Mund des jungen Mädchens ihre ablehnende Haltung zu erraten. Und so begann er denn, sich in einer ausführlichen Lobpreisung seines Verwandten zu ergehen, der ein Mann von durchaus feinem Ton sei, aus einer Familie von Caporali stammend, und den er übrigens in einem so versteckten Winkel des Schiffes unterzubringen gedenke, dass seine Anwesenheit völlig unbemerkt bleiben werde. Der Colonel und seine Tochter fanden es eigentümlich, dass es auf Korsika Familien zu geben scheine, wo man vom Vater auf den Sohn immer korporal sei. Sie dachten naiverweise, es handle sich hier um einen Korporal der Infanterie, einen armen Teufel, den der Schiffseigner aus christlicher Nächstenliebe mitnehmen wolle. Falls der in Aussicht genommene Passagier ein Offizier gewesen wäre, so würde man sich verpflichtet gefühlt haben, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu leben. Mit einem einfachen Korporal jedoch brauchte man sich nicht zu genieren. Das war ein Mann ohne Bedeutung. »Pflegt Ihr Verwandter seekrank zu werden?« fragte Miss Neville in trockenem Tone. »Absolut nicht, Mademoiselle. Er bleibt unangefochten zu Wasser und zu Lande.« »Dann können Sie ihn mitnehmen«, sagte das Fräulein. »Sie können ihn mitnehmen«, wiederholte der Colonel. Und die beiden setzten ihren Spaziergang fort. Gegen 5 Uhr nachmittags holte der Kapitän Matthei sie ab. Bei einer am Quai des Hafens liegenden Jolle fanden sie einen hochgewachsenen jungen Mann in blauem, bis ans Kinn zugeknöpftem Überrock. Sein Teint war dunkelbraun, die Augen schwarz, lebhaft, schön geschnitten, der Gesichtsausdruck intelligent und freimütig, die Haltung militärisch. Wie er den Colonel und seine Tochter kommen sah, nahm er die Mütze ab und dankte in höflichen, unbefangenen Worten für den Dienst, den man ihm erwiesen habe. »Es freut mich, dass ich euch von Nutzen sein konnte, mein Bester«, sagte der Colonel mit freundlichem Kopfnicken und stieg ins Boot. »Er ist nicht besonders förmlich, euer Engländer«, sagte der junge Mann auf Italienisch leise zum Kapitän. Dieser legte seinen Zeigefinger unter das linke Auge und zog die Mundwinkel herab. Darin lag in der korsischen Zeichensprache der Rat, vorsichtig zu sein, da der Engländer offenbar Italienisch verstehe und überdies ein sonderbarer Kauz zu sein scheine. Der junge Mann lächelte und berührte mit einem Finger flüchtig seine Stirn. Eine optische Antwort, die besagen sollte, alle Engländer hätten ja einen Spleen. Dann setzte er sich neben den Kapitän und betrachtete aufmerksam, doch in respektvoller Zurückhaltung, seine hübsche Reisegefährtin. »Sie haben viel Anstand, die französischen Soldaten«, sagte der Colonel auf Englisch zu seiner Tochter. »Deshalb konnte man auch so ausgezeichnete Offiziere aus ihnen machen.« Dann wandte er sich in französischer Sprache an den jungen Mann. »Sagt mir doch, mein Guter, in welchem Regiment habt ihr gedient?« Der also Befragte gab dem Vater des Täuflings, seines Halbcousins, einen leisen Stoß mit dem Ellbogen und... ein ironisches Lächeln unterdrückend, antwortete er, er habe bei den Gardejägern gestanden und komme jetzt eben vom 7. leichten Regiment. »Seid ihr bei Waterloo gewesen? Ihr seid noch sehr jung.« »Pardon, Colonel, es war meine einzige Kampagne.« »Sie zählt doppelt«, sagte der Colonel. Der junge Korse biss sich auf die Lippen. »Papa«, sagte Miss Lydia auf Englisch, »frag ihn doch, ob die Korsen ihren Bonaparte sehr lieben.« Bevor noch der Colonel diese Frage ins Französische übersetzt hatte, antwortete der junge Mann in einem ziemlich fehlerfreien, wenn auch nicht ganz klangreinen Englisch, »Sie wissen, Mademoiselle, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. Wir Landsleute von Napoleon lieben ihn im Allgemeinen vielleicht weniger als die Franzosen. Was mich persönlich anbelangt, ich liebe und bewundere ihn.« Obgleich meine Familie früher mit der seinigen verfeindet war. »Sie sprechen Englisch?« rief der Colonel erstaunt. »Nicht besonders gut, wie Sie bemerkt haben werden.« Wiewohl über die Zwanglosigkeit seines Tons ein wenig verblüfft, konnte Miss Lydia sich nicht enthalten, bei dem Gedanken, dass eine persönliche Feindschaft zwischen einer Korporalfamilie und einem Kaiser bestanden habe, in Lachen auszubrechen. Sie nahm es als Vorgeschmack korsischer Sonderbarkeiten und beschloss, diesen Zug in ihr Tagebuch einzutragen. »Vielleicht seid ihr als Gefangener in England gewesen?« fragte der Colonel. »Nein, Colonel, ich habe schon als Knabe das Englische in Frankreich von einem Gefangenen ihrer Nation gelernt.« Dann sich an Miss Neville wendend, »Matthei hat mir gesagt, Sie kämen soeben von Italien.« »Vermutlich sprechen Sie ein reines Toskanisch, Mademoiselle, und ich muss fürchten, dass unsere korsische Mundart Ihnen vielleicht einige Schwierigkeiten bereiten wird.« »Meine Tochter spricht sämtliche italienischen Dialekte«, erwiderte der Colonel. »Sie hat ein außerordentliches Sprachtalent. Von mir muss ich leider das Gegenteil bekennen.« »Versteht Mademoiselle zum Beispiel folgende Worte aus einem alten korsischen Liede?« Ein Schäfer sagt zu seiner Schäferin, «Sentrasindru, Paradiso, Santo, Santo, En un trovassi a tia mine sceria. Käme ich in das heilige Paradies und du wärst nicht da, ich ginge wieder. Miss Lydia verstand die Worte, fand jedoch die Anspielung und besonders den sie begleitenden Blick etwas zu gewagt. Errötend antwortete sie, capisco. Und ihr geht auf halbjährigen Urlaub in eure Heimat? Nein, Colonel, ich bin mit der Hälfte meines Gehaltes zur Disposition gestellt, vermutlich deswegen, weil ich bei Waterloo gefochten habe und ein Landsmann von Napoleon bin. Leicht am Beutel, leicht an Hoffnung, wie es im Liede heißt, kehre ich in meine Heimat zurück. Und er blickte zu den Wolken empor und seufzte. Der Colonel steckte seine Hand in die Tasche und ein Goldstück zwischen den Fingern hin und her wendend, suchte er innerlich nach einer geeigneten Redensart, mit welcher er es auf nicht verletzende Weise in die Hand seines unglücklichen Feindes gleiten lassen könnte. »Auch ich bin auf Halbsold gesetzt worden«, sagte er in launigem Tone. »Nur verhält es sich wohl leider so, dass ihr für euren Halbsold noch nicht einmal genügend Tabak kaufen könnt. Deshalb nehmt dies hier, Korporal.« Und er suchte sein Goldstück in die geschlossen auf dem Bootsrand liegende Hand des jungen Mannes hinein zu praktizieren. Der Korse errötete, sprang auf, biss sich auf die Lippen. Eine scharfe Erwiderung schien ihm auf der Zunge zu liegen, als er plötzlich den Ausdruck wechselnd in lautes Gelächter ausbrach. Der Colonel, sein Geld in der Hand, war bestürzt. »Colonel«, sagte ernst werdend der junge Mann, »darf ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen zwei Ratschläge zu geben. Der erste wäre, einem Korsen niemals Geld anzubieten, denn etliche meiner Landsleute könnten unhöflich genug sein, es Ihnen an den Kopf zu werfen. Und zweitens, den Leuten keine Titel beizulegen, die Ihnen nicht zukommen. Mich nennen Sie Korporal und ich bin Leutnant. Der Unterschied ist freilich nicht sehr groß, aber Leutnant«, rief Sir Thomas, »Leutnant, aber der Schiffspatron hat mir doch gesagt, Sie seien Korporal gleich Ihrem Vater und sämtlichen männlichen Sprossen Ihres Geschlechtes.« Bei diesen Worten wäre der junge Mann beinahe hinten übergefallen. Er lachte so schallend und mit so ansteckender Herzlichkeit, dass der Kapitän und seine beiden Matrosen nicht umhin konnten, in die Heiterkeit einzustimmen. »Pardon, Colonel«, sagte endlich der Leutnant, »aber die Verwechslung war zu amüsant. Ich habe sie erst im jetzigen Moment begriffen. Meine Familie rühmt sich allerdings unter ihren Vorfahren, eine lange Reihe von Caporali zu haben, aber unsere korsischen Korporale haben nie eine militärische Litze an ihrem Rocke getragen. Gegen das Jahr des Heils 1100 empörten sich viele Gemeinden gegen die Tyrannei der ländlichen Grundherren und wählten aus eigener Machtvollkommenheit Führer, die sie Caporali nannten. Auf unserer Insel gilt es als hohe Ehre, von dieser Art Tribunen abzustammen.« »Oh, pardon, Monsieur«, rief der Colonel, »ich bitte Sie tausendmal um Verzeihung. Da Sie nun die Ursache meines Missgriffs erkannt haben, darf ich vielleicht hoffen, dass Sie ihn entschuldigen werden.« Und er reichte ihm die Hand. »Das war die gerechte Strafe für meinen törichten Anflug von Stolz«, sagte der junge Mann, immer noch lachend und die Hand des Engländers schüttelnd. »Ich zürne Ihnen in keiner Weise. Da jedoch mein Freund Mattei mich so ungeschickt bei Ihnen eingeführt hat, so bitte ich, mich selbst vorstellen zu dürfen. Ich heiße Orso della Rebbia, Premierleutnant auf Halbsold. Und da ich beim Anblick dieser beiden schönen Hunde auf die Vermutung komme, dass es die Liebe zur Jagd ist, die sie nach Korsika führt, so würde ich mich glücklich schätzen, Ihnen die Honneurs unserer Berge und Waldungen machen zu dürfen. Falls ich, so fügte er seufzend hinzu, Ihnen inzwischen selbst nicht fremd geworden sein sollte.« In diesem Augenblick erreichte die Jolle den Schoner. Der Leutnant gab Miss Lydia die Hand und half dann auch dem Colonel, auf das Segelschiff hinaufzuklimmen. Sir Thomas, immer noch beschämt, ob seines Missgriffs gegenüber einem Manne, der seinen Stammbaum bis auf das Jahr 1100 zurückführen konnte, nahm sich, ohne die Zustimmung seiner Tochter abgewartet zu haben, die Freiheit, den Leutnant zum Abendessen einzuladen. Miss Lydia rümpfte über diese Eigenmächtigkeit zwar ein wenig die Nase, war im Grunde aber durchaus nicht böse darüber, erfahren zu haben, was ein Caporale sei. Auch hatte der Fremdling ihr keineswegs missfallen. Sie begann sogar etwas Aristokratisches an ihm zu entdecken. Für einen Romanhelden allerdings war er zu freimütig, zu wenig düster. Leutnant de la Rebia, sagte der Colonel, ich habe in Spanien viele ihrer Landsleute von dem berühmten korsischen Schützenregiment zu sehen bekommen. Ja, viele von ihnen sind in Spanien geblieben, sagte der Leutnant mit ernstem Gesicht. Niemals werde ich die Haltung jenes Bataillons in der Schlacht von Vitoria vergessen, fuhr der Colonel fort. Es ist übrigens dafür gesorgt, dass ich mich daran erinnere. Bei diesen Worten griff er sich an die Brust. Den ganzen Tag hatten sie aus den Gärten hinter den Hecken auf uns geschossen und uns große Verluste an Menschen und Rossen beigebracht. Als dann der Rückzug beschlossen wurde, sammelten sie sich und waren im Nu davon. In der Ebene hofften wir Revanche zu nehmen, aber diese Kerle, Leutnant, diese tapferen Leute hatten sich zu einem Carré formiert, das wir nicht durchbrechen konnten. Im Innern dieses Vierecks hielt neben dem napoleonischen Adler ein Offizier auf einem kleinen schwarzen Ross und rauchte seine Zigarre so seelenruhig, als ob er sich im Café befunden hätte. Ich schickte meine beiden ersten Eskadronen gegen sie, aber Dankeschön. Anstatt das Carré zu überreiten, wichen sie nach der Seite aus und kamen aufgelöst zurück. Manches Ross ohne Reiter. Als der das Bataillon einhüllende Rauch sich verzogen hatte, sah ich den Offizier wieder neben dem Adler immer noch seine Zigarre in der Hand. Erbittert setzte ich mich nun selbst an die Spitze eines Angriffs mit blanker Waffe. Ihre vom vielen Schießen verschleimten Gewehre gingen nicht mehr los. Aber in 6 engen Reihen standen sie da und hielten den Nüstern der Pferde ihre Bajonette entgegen. Eine lebendige, von Eisen starrende Mauer. Ich schrie. Ich feuerte meine Dragoner an. Ich gab meinem Pferde die Sporen, um es vorwärts zu reißen. Da sah ich, wie jener Offizier, endlich die Zigarre wegwerfend, einen von seinen Leuten auf mich aufmerksam machte. Ich hörte etwas wie »Al Capello Bianco«. Ich trug einen weißen Federbusch. Dann hörte ich nichts mehr. Eine Kugel war mir in die Brust gedrungen. Es war ein schönes Bataillon, Monsieur de la Rebia, dieses erste des 18. Regiments. Lauter Korsen, wie man mir später gesagt hat. Ja, bestätigte Orso, dessen Augen bei dieser Erzählung aufgeflammt waren. Die Leute sicherten den Rückzug und brachten ihren Adler mit zurück. Aber 2/3 dieser Tapferen schlummern jetzt in der Ebene von Vitoria. Kennen Sie vielleicht zufällig den Namen des Offiziers, der dies Bataillon kommandiert hat? Es war mein Vater. Er war damals Major und wurde wegen seiner Haltung an jenem unseligen Tage zum Colonel befördert. Ihr Vater? Wahrhaftig, es war ein heldenhafter Mann. Es wäre mir eine große Freude, ihn wiederzusehen. Sicherlich würde ich ihn sofort erkennen.